Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ausschmalten kann ich es ja immer noch. Ja, ja, Lampenfieber jetzt. Jetzt gerade, wo ich dieses Highlight-Reel von Robin Williams sehe, finde ich es eigentlich doch ganz schön schade, dass der tot ist. Aber als ich das heute Morgen gelesen habe... Mich hat es nicht so gejuckt, bin ich ganz ehrlich. Als mich überhaupt nicht gejuckt, habe ich mir gedacht, ja, hat er überhaupt noch was gemacht, so nach dem Motto. Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, war dieser One-Hour-Foto-Film, den ich ganz gut fand. Hast du nicht den geguckt hier nachts im Museum 2? Jetzt kommt ja 3. Nee, habe ich nicht gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe den ersten Mal angefangen auf Sky. Aber jetzt, wo ich dieses Highlight mit Goodwill Hunting und so, Mrs. Doubtfire, das war ein Film meiner Kindheit. Flubber, Film meiner Kindheit. Das finde ich doch ganz schön schade. Naja, passiert halt. Auf jeden Fall, was ich zum Thema Wrestling jetzt noch sagen wollte, ist... passiert halt. Hat er sich jetzt aufgehangen oder nicht? Ich weiß es nicht. Weiß nur, dass er angeblich Selbstmord gemacht hat. Ich habe mich damit wirklich jetzt nicht so auseinandergesetzt, weil... Ich habe mich... Man ich habe Robin Williams nie so richtig gut gefunden. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Er hat mir als Schauspieler... Also, hat er mir jetzt irgendwie nicht so... ja, ein warmes Gefühl vermittelt. Ich habe ihn immer unsympathisch gefunden. Immer. Ja, aber er hat ja auch viele Filme für mich gemacht. Du bist ja nun auch viel ich auch ein Jahr Captain, älter als Moment ich. Mal, ich habe auch Captain Hook gesehen. Ja. Und da war er derjenige, der mich am meisten gestört hat als Peter Pan. Ja, okay. Ich habe Hook im Autokino mit meinen Eltern in den 90ern gesehen. Da war ich halt so klein, da konnte ich nicht reininterpretieren, dass Robin Williams mir eigentlich auf die Nüsse geht als Peter Pan. Und ich fand das damals großartig. Und jetzt, wo ich dieses Highlight-Reel sehe, finde ich es doch ganz schön traurig, weil er mir doch mehr Filme meiner Kindheit gegeben hat, als ich eigentlich heute Morgen, als ich gelesen habe, dass er tot ist, dachte. Ja, es ist natürlich immer schade, wenn irgendjemand da abnippelt aufgrund Depression oder so, weil das, mal ganz ehrlich, liegt ja meistens daran, dass die nicht richtig behandelt werden, die Leute. So. Wenn das wirklich jetzt alles so stimmt, wie man da jetzt momentan so hört. Aber ich kann ja nur für mich sprechen. Es ist halt für mich irgendjemand. So. Übrigens, was ich viel merkwürdiger aber finde. Aber diese Meinungshaltung von dir, die ist aber auch speziell ja, Ricky-like. Ja, weil ich mir so denke, ja, er ist halt gestorben, aber ich habe jetzt von dem, er für mich hat künstlerisch nicht die Bedeutung, wie er okay. Für andere hat. Deswegen. Aber du bist ja auch der Meinung, ja, Heinz, Erhard, oder okay, den gibt's jetzt wirklich. Martin Müller von nebenan hat sich auch aufgehangen. Darüber berichtet auch keiner. Ja, richtig, weil es auch keine Sau interessiert. Und diese Meinung vertrittst du ja auch. Nee, ich habe kein Problem damit, dass man bei ihm darüber spricht. Das finde ich überhaupt nicht. Ich kann schon verstehen, dass Leute den so in Anführungsstrichen abfeiern und dass der für viele eine gewisse Bedeutung hat. Weil ja. Die Bedeutung kommt ja nicht so zustande, also indem ich meinen künstlerischen Anspruch auf ihn anwende, sondern für andere Leute war er ein Held der Kindheit zum Beispiel oder wie für mich. Hat genau den Humor getroffen, den sie gut fanden. Ich meine, Good Morning Vietnam fällt mir jetzt mal so ein. Das ist ja nicht nur das ist ja einfach ein Film, der auch, sag ich mal, so ein Stück weit Emotionen freigesetzt hat bei vielen Menschen. Ja. Und das ist ja schon eine Kunst. Deswegen kann ich ohne Probleme sagen, das ist ein wichtiger Mann, so wirklich weltweit gesehen, das klingt jetzt zwar hochtrabend, aber es ist ein wichtiger Mann, weil er so vielen Leuten Emotionen verschafft hat, aber für mich hat das halt nicht getan, aber muss ich deswegen jetzt so tun, als würde es mir irgendwie was ausmachen, dass er gestorben ist, es macht mir halt nichts aus. Er ist halt nicht mehr da. Ist ja auch völlig okay. Er ist halt nicht mehr da. Es sind andere Leute, wo mich sowas viel mehr stört, wenn das thematisiert wird. Das ist mir aber noch nie aufgefallen, dass sich irgendwas stört, wenn irgendein Celebrity stirbt. Ich habe jetzt kein Beispiel. James Gandolfini. Das war einer der wenigen, wo ich mich auch auf Twitter dann mal geäußert habe zu sowas, weil der für mich bedeutend war. Für mich. Ja. Für mich. Ja. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, ja, was interessiert mich dieser alte fette Mann? So, hä? Dann denke ich mir halt, okay, du bist eine dumme Sau. Denke ich halt, weil er für mich ja bedeutend ist. Aber ja, du wirst die Meinung nicht ändern können. Also ist halt so. Was mich übrigens viel mehr verwundert hat, fiel mir heute ein, weil ja dadurch, dass der Herr Williams sich da umgebracht hat, kam mir nochmal das Thema Philip Seymour Hoffman so in den Kopf. Und was mich gewundert hat, dass der gar nicht so stigmatisiert wurde, dass der sich ja wirklich wegen Drogen oder mit Drogen da sondern dass seine Legacy eher glorifiziert wurde, ja, oder das was? Das Drogenthema wurde ja relativ eigentlich akzeptiert, kann man sagen. Also ja, hat sich halt totgespritzt. Ich meine, weißt du, da hieß Ledger, wurde das Drogending mehr aufgeknallt, ne? Was war es bei Heath Ledger? Auch Heroin. Ja, da war es ja so ein Cocktail. Okay, vielleicht ist es so ein bisschen nochmal was an, weiß ich nicht. Also mir kam das bei, ich weiß nicht, aber bei Philip Seymour Hoffman ist es mir mehr im Gedächtnis geblieben, so dieses Alter, der hat sich da Heroin reingepfiffen. Ja. Und die Leute tun gerade so, als wäre da ein Heiliger abgetreten. Das ist komisch. Ich habe damit kein Problem, dass es so ist, ja. Aber es ist komisch. Normal reagiert ja die Öffentlichkeit ein bisschen anders. Aber man hatte so das Gefühl, dass er durch seine Kunst so einen gewissen Status erreicht hat. Weißt du, dass man ihm das durchgehen lassen hat. Ja, mit Sicherheit hat Philip Seymour Hoffman eine größere Legacy, ne? Capote, The Master und so, das sind ja alles größere Dinge, die wahrscheinlich, obwohl Robin Williams mit Nee, die beiden möchte Club ich gar nicht. Club der Toten Dichter, ja, und so, hat ja auch schon Bretter abgeliefert. Ja, allein Good Morning Vietnam ist für mich so ein ganz wichtiger Film, so. Also, das erkenne weißt ich du, auch an als die wichtigste Film. Erinnerung an Robin Williams, das ist die Synchronstimme aus Aladdin, als er den Djinn gesprochen hat. Das habe ich ja nicht gesehen. Das ist ja mein, ja, aber das war ja meine Kindheit. Hm. Du bist ja auch ein paar Jahre älter als ich. Ja, nichtsdestotrotz habe ich ja auch Kinderfilme gesehen in einem Alter. Also ich habe ja noch mit 16 auch mal Kinderfilme geguckt. Ja. Jetzt nicht aus einem künstlerischen Anspruch heraus, sondern mehr so. Ja, du guckst, also gerade so Disney-Sachen, die im Kino dann kamen, hat man sich ja dann irgendwann doch mal angeguckt. Mache ich ja heute noch so. Bin aber dann auch oft enttäuscht. Muss man dazu sagen. Ja, ist natürlich schade, dass der da abgenippelt ist, aber es erreicht mich emotional nicht. Nicht so sehr. Das ist wie beim Ultimate Warrior. Hat für mich keine große Bedeutung gehabt, der Typ. War für mich mehr so, für mich in meiner Welt war der halt einen Sommer lang ein großer Wrestling-Held und ging mir danach ziemlich auf die Nüsse in den letzten Jahren. Und nicht, dass ich diesem Menschen den Tod wünschen würde, sondern es ist halt für mich dann, ich höre das und denke so, oh, ist ja krass. Was ist denn da passiert? Ja, aber, ja, ich war ja auch ich fand den jetzt auch in der Hochzeit von dem habe ich ihn auch nicht abgefeiert, wie blöd, aber ich fand halt, dass dieses Szenario, als er gestorben ist, das fand ich schon so bizarr, dass ich mir schon dachte, Mensch, das ist ja jetzt krass. So, als er noch diese Raw-Promo gehalten hat, every man, every heart takes his last beat, bla bla bla, und dann einen Tag später stirbt er. Das fand ich schon krass. Das stimmt. Das fand ich auch. Weil vor allem, weil es halt dann auch so ein ganz bedeutender Moment war, weil er und Vince früher seine Probleme miteinander hatten. Ja. Und er mehr oder weniger, ja, eigentlich mit der Aufnahme in die Hall of Fame da einen Schlussstrich drunter gemacht hat. Und das, da kann man natürlich dann viel hineininterpretieren, so, ja, das hat ihm noch gefehlt, um abtreten zu können und pipapo. Ja. Aber da denke ich mir immer so, nee, so ein Scheiß, auf so einen Scheiß lasse ich mich nicht ein. Weil das hat damit halt nichts zu tun. Also nee, das ist überhaupt halt Quatsch. Nicht. Aber es gibt halt Leute, und wie gesagt, ich verstehe das dann auch, hab kein Problem damit, nur man soll mir damit nicht auf den Sack gehen. Also du machst das ja zum Beispiel auch nicht. Du hast ja dann diese Gedanken, aber du gehst mir damit ja nicht auf den Sack, indem du mir dann zehnmal erklären möchtest, wie wichtig das jetzt ist. Weißt du, also da gibt ja solche Menschen, die dann dir dann unbedingt erklären wollen, aber hey, du musst das doch mal so und so sehen. Die Sätze, die er da gesagt hat, also, und das geht mir dann, in seinem Fall geht mir das dann ab. Also da denke ich mir, fick dich, geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Wenn jetzt Gandolfini irgendwie einen Tag vorher einen Satz gesagt hätte, der irgendwie, dann wäre das für mich wieder anders gewesen, weil einfach der Mann an und für sich einen höheren Stellenwert kann man das hat so sagen? Als der alte McMorrie, ja. Ja, was ist das? Das ist ein künstlerischer Stellenwert im Endeffekt. Ja, beide verkaufen doch Entertainment und der eine hat mich halt mehr bewegt und war mir sympathischer. Aber auch nur in seiner Rolle, weil ich kenne ihn ja persönlich nicht. Also auch wenn er ein Interview gibt, was ich mir auf YouTube angucke, kenne ich ihn ja nicht, sondern ich sehe halt immer nur eine Rolle, die er spielt. Auch als Privater, der ein Interview gibt, ist es halt eine scheiß Rolle. Also es ist gut möglich, dass der Ultimate Warrior ein viel sympathischerer Mensch war als James Gandolfini. Aber in meiner Welt war er das halt nicht. Und ja, was willst du machen? Es ist halt einfach Vielleicht ist es so, ja, aber stimmt, Tatsache. Dieses Philip Seymour Hoffman-Ding, dass das eigentlich gar nicht so breit getreten wurde, dass er ja an Heroin gestorben ist. Und ich kann mich immer noch an die Berichterstattung erinnern, als er mit seinen beiden Kindern einen Tag vorher, bevor er tot gefunden wurde, noch über die Straße gegangen ist. Und das muss 2-0, Cristiano Ronaldo wieder. Das musst du dir mal reinziehen. Zu dem Zeitpunkt, wo der mit seinen Kindern da über den Zebrastreifen läuft, das war ein fucking Junkie. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. Krasses Ding, Alter. Ich meine, die Leute rasten aus, zu Recht, wenn irgendwelche alkoholkranken Mütter Kinder versuchen groß zu ziehen, muss man dazu sagen. Aber bei Philip Seymour Hoffman denkt man so, ja, was ist ein toller Mensch gewesen. Ja, ist ein toller Künstler gewesen, toller Mensch, das ja, toller Künstler gewesen und da fehlt uns jemand in unserer Welt und so. Ich meine, da waren ja viele auch menschlich sehr berührt. Nicht nur jetzt künstlerisch, sondern auch viele Kollegen, so Schauspielerkollegen. Ja. Das ist schon merkwürdig. Ich finde es halt einfach merkwürdig, dass da keiner so richtig mal gesagt hat, ja, was sollen sie eigentlich sagen? Wenn das Dreckschwein hat sich ja selber totgespritzt, sagst du ja auch nicht. Ich meine, ja, ich fand es trotzdem irgendwie merkwürdig. So in der Berichterstattung hat sich das für mich irgendwie so angefühlt, als ob man darüber ein bisschen hinweggesehen hat. Wobei ich, wie gesagt, kein Problem damit habe. Ja, also wollte ich gerade sagen, ich meine... Okay, ich habe ein Problem damit, wenn er Kinder hat zu Hause und so. Finde ich schon sehr unvernünftig, aber ich kenne die Umstände nicht, wie es bei Hoffmanns zuging. Also kennst die Umstände nicht, aber jetzt kann man ja ganz metaphorisch oder pathetisch werden und sollte man natürlich in der Fußzeile den Umstand des Todes und die Lebensumstände grundsätzlich, dass er ein Drogenjunkie war in den letzten Jahren, mit einbeziehen. Aber am Ende des Berichtes, meinetwegen in den Tagesthemen oder so, sollte immer noch stehen, dass er ein fucking geiler Schauspieler war, respekthalber ihm gegenüber. Okay, so, weißt du? Pass mal auf, wenn jetzt sich herausgestellt hätte, Philip Seymour Hoffman hätte Kinderpornos zu Hause gehabt. Also er wäre gestorben und so und dann hätten sie auf seinem Computer Kinderpornos gefunden. Ja. Weil du gerade gesagt hast, man muss dann immer noch den Unterschied machen. Also ich weiß, ich gehe jetzt, das ist jetzt natürlich fies, weil dieses Thema Kinderpornos, da hast du halt jeden dann gleich am Arsch. So. Aber es ist halt schwierig, es ist halt echt schwierig, da so hin. Ich kann es, wie gesagt, einerseits schon, wenn er keine Verantwortung anderen Leuten gegenüber hat, aber wann hat er die denn nicht? Selbst wenn er keine Kinder und keine Frau hat, er hat immer eine Verantwortung anderen Leuten gegenüber. Das fängt ja schon an, wenn er sich auf die Straße begibt und vielleicht zugedröhnt vor einem Bus irgendwie läuft, der macht eine Vollbremsung und innen drinne fliegt ein Kind gegen die Scheibe und ist tot. Weißt du, also ich find's, das ist eine blöde Situation, weil ich will ihn als tollen Schauspieler und Künstler so bei mir abspeichern, aber denk so, irgendwas ist da falsch gelaufen, er drückt sich Heroin. So, weißt du? Ja, dieses Argumente fischen, das kannst du ja bis zum Unendlichen, bis ins Detail rein drehen. Du kannst ja auch bei James Gandolfini sagen, ja, warum hat denn der Typ immer weiter gefressen? Ja, aber es wirkt halt nicht so böse wie, spritz mir Heroin oder, ja, wahrscheinlich hat er sich's gespritzt, oder? Ja. Aber wie kann man nur so fett werden? Wie James Gandolfini. Ja. Aber ich möchte ihn auch nicht dünn in Erinnerung haben. Nee, den willst du ja so. Ich meine, das hat dieses Fleischgesicht und so. Das passt halt einfach so hervorragend zu. Und ich glaube, er war gar nicht so fett. Also im Verhältnis zu, da gibt's schon noch fettere. Also. Hast du Bonusmaterial gesehen von Sopranos? Ein bisschen mal? Nichts, wo man ihn selber gesehen hat. Ich habe nur von der ersten Staffel die Audiokommentare vom Regisseur und ich glaube nur der hat da, wie hieß denn der nochmal? Der Regisseur? Ja, nur seine Audiokommentare habe ich mir mal angehört. Also die auf den Folgen dann praktisch drüber lagen. Ich weiß, dass in der letzten Staffel, die ja zweigeteilt war, der war wohl im Arsch, richtig so fertig. So richtig im Arsch. Und es war keine Überraschung, dass der dann in Rom umgefallen ist. Dass es natürlich dann auch noch in Rom passiert ist, ja, aber in ist Italien. So viele Jahre später erst passiert. Ja, aber war es so abzusehen? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich meine, es ist halt so viel spät. Er hat ja genug Zeit gehabt, noch was zu ändern. So. Ja. Also ja, die werden ja auch irgendwie von irgendwelchen Ärzten betreut, gehe ich mal von aus. Ja. Also du gehst ja auch zu deinem Hausarzt. Und wenn, Philip Seymour Hoffman auch aus. Ja, sag mal, aber was anderes, glaube ich, wenn du Drogen zu dir nimmst oder wenn du wirklich jetzt ein Gewichtsproblem hast, oder? Also ist es wahrscheinlich leichter, dein Gewicht, wahrscheinlich ist es leichter, dein Gewicht in den Griff zu kriegen, als von Drogen wegzukommen, aber das ist natürlich auch wieder sehr hypothetisch. Der hatte ja auch das Syndrom von Samoa Joe. Dieses, ich kann nicht abnehmen. Mhm. Wie gesagt, ich habe James Gandolfini nicht als extrem fetten Mann in Erinnerung, sondern als wohlgenährt. Wie diesen Pavarotti zum Beispiel, ne? Der ist ja fett. Der ist noch, genau. Also ich kenne deutlich fettere Männer und er wirkte jetzt auch auf mich nicht, als ob er jetzt hier gleich, ja, platzt in seinen letzten Rollen. Der war dick, klar. Ja. Aber es waren viele Leute dick und die sind auch älter. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben und letzten Endes sind die Gründe, warum man an einem Herzinfarkt erleidet, sind eigentlich bekannt. Also von daher brauchen wir darüber gar nicht mehr reden. Also es wird schon mit was zu tun haben, dass er. Meinst du, er war auch ein bisschen gefangen in seiner Rolle? Dass er nur gebucht wurde als so, wie er ist, als so, wie man ihn kennt, als dicken Menschen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich meine, ich kenne ihn nur ja so. Aber nicht. Hä? Naja, zum Schluss hat er ja noch eine andere Rolle dann gespielt. Zum Beispiel, also er hat doch da in seinem letzten Film, also in den Upset oder ja, was? Genau. Hat ja, aber da war ja auch eminent das Thema, dass er halt, dass das Umfeld von Julia Louis-Dreyfus, die ja die Frau da, also war ja nicht seine Frau, aber die haben sich ja aneinander verliebt. Und das Umfeld von Julia Louis-Dreyfus in dem Film konnte ja nicht verstehen, dass eine relativ hübsche Frau, schlanke Frau, einen so nicht ganz so attraktiven Mann liebt. Und dass es da in diesem Film ging es ja um diese pathetische Geschichte, dass es wirklich nur um die inneren Werte geht. Also das war ein eminenter Teil, dass er dick war. Ja, schon, aber ich meine, du hast ja jetzt gerade darauf angespielt, ob er in der Rolle als liebenswerter Schurke, ob er da so ein bisschen gefangen gewesen, also in der Sopranos-Rolle eigentlich gefangen gewesen war. Also ist er ja aus meiner Sicht nicht. Ich finde, der hat bewiesen, dass er auch andere Sachen machen kann, aber das war so sein Paradeding. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch nicht so viel, ich hab nicht seine ganze Filmografie gesehen, deswegen kann ich es überhaupt nicht. Killing Them Softly hast du doch gesehen. Das war das mit Brad Pitt, ja? Ja, der war doch auch fantastisch, der Film. Ja, richtig, aber... Und der war ja auch fantastisch. Ja, richtig, aber da hat er für mich James Gandolfini 10 Jahre später gespielt. Da hat er Tony Soprano 10 Jahre. Tony Soprano 10 Jahre später. Also so diesen Mafia-Boss, der einfach nicht mehr der Mafia-Boss ist, der er mal war. Also das war für mich so eine Art... so könnte Tony Soprano heute... aussehen. Ding. Ja. Deswegen, das ist ein blöder Film für mich jetzt, um deine Theorie zu widerlegen. So. Kommt ja noch irgendein Film mit ihm, ne? Keine Ahnung. Ja. Irgendwas kommt da. Einer kommt noch. Also das ist auch so ein Thema dann immer so. Ich hoffe halt dann immer, dass es dann auch was Gutes ist, weil häufig ist es ja so, dass wenn sie nach dem Tod, egal mit wem, nochmal versuchen, Geld zu machen, dass es dann immer irgendwie so Dreck ist. Also oft ist es so, nicht immer, aber oft. Allein, wenn man sich überlegt, dieses Michael Jackson Album, wo sie da so ein riesen Tohuwabohu drum gemacht haben, Will.i.am hat das produziert und das wird so und dann hörst du diese Scheiße und denkst dir so, Alter, das ist doch nicht, kann ja nicht hier ernst sein, dass sie jetzt den eh schon beschmutzten Michael Jackson dann auch noch mit diesem Album strafen. Das ist genau wie Paul Walker, da kommen wir jetzt auch noch, dieser Brick Mansion oder weiß nicht, ob der schon lief und Fast 7, ne? Das sind ja auch noch Filme, die nach seinem Tod. Ja, aber der hat für mich zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel bei Paul Walker, als der gestorben ist, fand ich das dramatisch. Weil da ich fand das auch dramatisch, ja. Junger, gut aussehender Schauspieler war, der mir aber zum Beispiel künstlerisch nichts geboten hat. Nichts. Absolut nichts, ja, nein. Unterhaltung, ja. Fast and the Furious, der erste, fand ich cool, war halt ein Film, aber es hat mich halt jetzt nicht, also das ist halt ein Gesicht gewesen, aber da hätte aus meiner Sicht auch irgendeinen anderen Vogel hinsetzen können. Es ging nicht um Paul Walker in dem Film. Er hatte einen phänomenalen Film, der war wirklich, kennst du diesen Running Scared? Nee. Und der Regisseur von diesem Film, der hat gesagt, Paul Walker kann viel mehr, der muss nur in seine 40er kommen und so. Wenn der ein bisschen gesetzter ist, das ist ein phänomenaler Schauspieler, sein gutes Äußeres blendet aber über vieles weg. Das wird bestimmt vielen so gehen. Also gerade bei gut aussehenden Schauspielern, aber die Kunst ist ja, dann so ein Typ wie Brad Pitt zu werden, der ja... James Franco auch. Ja, mit dem kann ich nichts anfangen. Warum nicht? Hat, glaube ich, Spider-Man kaputt gemacht. Ja. Ich weiß nicht, also Spider-Man war so ein Ding, wo ich... Also dann hatte ich irgendwie so mein Bild im Kopf von James Franco, der, weiß auch nicht. Ich habe aber auch mit ihm wieder zu wenig Filme gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber was ich gesehen habe, hat mir nicht so gut gefallen. Was heißt nicht so gut gefallen? War durchschnittlich gut. So, also zum Beispiel dieses Planet der Affen-Ding, da fand ich okay. Spider-Man, da fand ich ihn irgendwie scheiße. Weiß auch nicht warum. Und das hat sich bei mir dann irgendwie festgesetzt. Ja, aber wie gesagt, bei diesen 127 Stunden hast du nicht gesehen. Ah, stimmt, ja. Nee, den habe ich nicht gesehen. Aber da soll er ja so gut gewesen sein. Ja, der war wirklich toll. Der Film war auch gut. Ja, da warte noch 5 Jahre, dann gucke ich mir den vielleicht an. Ist auch wieder so ein Ding, so jeder geht mir damit auf den Sack. Dann, oder jetzt natürlich nicht mehr, aber damals, dann gucke ich schon aus Prinzip nicht. Ja, weil da denke ich mir so, nee, da gucke ich mir was anderes an. Gucke ich auf Achse. Künstlerisch mit Sicherheit ähnlich aufwendig dargestellt von Manfred Krug. Nee, aber wie gesagt, Paul Walker hat mir so als Künstler gar nichts gegeben. Aber ich fand es halt einfach nur tragisch, dass da so ein gut aussehender junger Mann ein geiles Leben hat eigentlich. Ich war froh, dass er nicht selbst am Steuer saß. Ja, so weit ging meine Überlegung eigentlich gar nicht, sondern es war halt einfach so dieses gut aussehender junger Mann, geiles Leben, kann jeder Alte knallen. Und ja. Es endet so scheißtragisch. Ja. Er verbrennt in einem Auto. Weißt du, so dieses Verbrennen im Auto. Ich meine, das ist ja der Horror. Weißt du, so. Und da lässt dann auch noch eine Tochter, glaube ich, oder? Sohn oder Tochter, was war irgendwie ein Kind auf jeden Fall da noch hinterlassen. So. Hey, das hat mich dann einfach so berührt, aber mehr so auf. Weil du dich damit natürlich auch selbst identifizierst, ne? Nee. Vom optischen her nicht? Ja, vom optischen her bin ich ein Tick weit. Über James Gandolfini. Nee, die Zeiten waren doch noch nie da. Ich jogge nicht mehr, weißt du warum? Weil ich was Besseres zu tun habe. Ja, naja, morgen muss ich wieder. Diese Woche war es halt einfach, gestern habe ich bis um 7 gearbeitet. Heute wollte ich eigentlich einen Podcast aufnehmen. Am Sonntag waren es 33 Grad und ich bin jetzt oft bei 33 Grad gejoggt und... Am Sonntag habe ich gesagt, fick dich, ich jogge nicht bei 33 Grad und zwar spül wie Sau. Und ja, wie es dann halt so ist, Montag bis um 7 gearbeitet, heute Podcast, morgen geht's weiter. Finde ich auch nicht so schlimm, muss man dazu sagen. Außerdem werde ich jetzt mit Sicherheit auch nicht aussehen wie James Gandolfini, wenn ich mal zweimal joggen sein lassen habe. Das Entscheidende ist, es nicht für immer sein zu lassen. Nee, aber weiß nicht, Paul Walker war halt einfach, ist halt einfach tragisch. Aber das finde ich zum Beispiel auch tragisch, wenn das jetzt jemand gewesen wäre, den ich vielleicht nicht kenne, aber von dem mir ein Kumpel erzählt. Ja, mein Kumpel und so, was weiß ich, der hat bei Mercedes gearbeitet, gut verdient und weißt du, so. Das würde ich dann auch, so denken, so, oh, echt? Ja, das so auf der Ebene. Aber ja, hat mich halt mitgenommen so. Aber nicht emotional, sondern einfach so, ja, es gibt ja halt so einen kleinen Seitenhieb mit so, weißt du? Ich fand dann viel schlimmer, wie Vin Diesel und so darauf reagiert hat. Das fand ich, der Typ, den kann ich überhaupt nicht ab. Ah, der hat einen, kennst du diesen Daniele Rizzo, ne? Der immer im In-Character-Interviews mit den Schauspielern führt. Ach ja, stimmt, da hast du mal was erzählt, ja. Der hat jetzt die ganze Guardians of Galaxy Crew zum Interview gehabt. Stimmt, da macht er ja den Baum. Ja, und Daniele Rizzo hat sich als der Vater vom Baum, der heißt in Guardians of the Galaxy, heißt ja Vin Diesel Groot. Und Daniele Rizzo hat sich verkleidet so als Baum und hieß dann Root, so Wurzel, weißt du? Mhm. Und dann hat er ihn halt gefragt, hier, Mensch, das, was du da in dem Film machst, da musst du dich für schämen. Und Vin Diesel hat halt hundertprozentig mitgemacht. So, und das war ein unfassbar sympathisches Interview. Wenn du das guckst, änderst du, bin ich mir sicher, ein bisschen deine Meinung. Also ich habe jetzt 2 Interviews mit ihm gesehen, gerade zu Guardians of the Galaxy und es hat es eher schlimmer gemacht. Guck dir das mal mit Daniele Rizzo an. Mal gucken. Ja, manchmal möchte man seine Meinung auch vielleicht nicht revidieren. Ja, ja. Der Typ war mir schon immer unsympathisch und es wurde bislang nicht besser. Weil er so prollig rüberkommt. Nee, eigentlich habe ich damit kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nö. Nö, eigentlich nicht deswegen. Ich weiß nicht, das ist mir einfach unsympathisch gewesen, so. Bei mir ging das halt, das erste Mal habe ich mit dem, na, natürlich Fast and Furious, habe ich zum ersten Mal was Mal bist gehört. Du mit dem in Berührung, das wirst du wahrscheinlich selber nicht wissen, bei Soldat James Ryan sein. Nee, den habe ich nämlich erst sehr viel später gesehen, den Film. Ja. Und da ist er mir aber auch nicht aufgefallen oder so, sondern ja. Ich habe den Film, also auf jeden Fall später als Fast and Furious gesehen. Aber so richtig auf den Sack ging er mir bei Triple X. Das war für mich, das war die Zeit, wo ich auch das Kino gemacht habe. Mhm. Und jeden Abend habe ich eine Stunde Triple X geguckt. Mhm. Und das hat mir wahrscheinlich auch so irgendwie einen Schlag versetzt. Also das war fürchterlich. Ja, aber es gibt halt dann einfach so, ja, Geschmack, ich meine, dieses Guardians of the Galaxy Ding ist halt, habe ich dir ja schon mal gesagt, das geht mir schon auf den Sack wegen Batista, dem gönne ich das einfach nicht. Mhm. Ich gönne ihm das nicht, aber ich werde natürlich den Film auch mir angucken und habe auch kein Problem damit, wenn er dann gut ist, aber ich gönne es diesem Batista nicht und diesem Vin Diesel schon dreimal nicht. Ja, doch, aber Vin Diesel, nee. Ich und Vin werden keine Freunde mehr. Es ist keine Win-Win-Situation. Ich freue mich auf den Film, doch, muss ich sagen. Ja, aber bei so Filme, da ist bei mir, da bist du anders. Bei mir ist das so, ich gucke mir dann gerne mal so einen Film an, aber ich habe kein, so dieses Hype-Gefühl habe ich überhaupt nicht. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Also es gibt keinen Film, wo ich sage, oh, da wird's aber jetzt Zeit, Mann. Ich habe immer das Gefühl, es gibt doch noch genug anderes, was ich jetzt machen kann oder gucken kann. Ist natürlich schade, weil da fehlen einem so Highlights, weißt du, so. Ja, die du ja sehenden Auges oft weglässt, weil du denkst, den Hype, den schenke ich mir. Das aber manchmal, es kommt drauf an, wann ich. Ich war ja überrascht, dass du Drive gesehen hast. Ja, aber auch erst sehr viel später. Nee, darum geht's ja nicht. Ja, aber es kommt auch immer drauf an, wie ich auf irgendwas aufmerksam werde. Also wenn ich selber davon Wind bekomme und für mich sage, den will ich sehen, dann ist mir es egal, wie das gehypt wird. Es ist meistens, wenn mir jeder damit auf den Sack geht, so, dass ich dann denke, ach, fick dich. Also wenn in meinem Umfeld jeder sagt, ja, das musst du sehen, das musst du sehen, das musst du machen, das musst du sehen, dann überlege ich so, okay, was sind die Vorlieben von XY? Was gefällt denen sonst? Und unterm Strich kommt dann bei mir immer so ein Mittelmaß dann dabei raus. Also oft. Und dann denke ich mir so, ah nee, das ist bestimmt irgendwie wieder so verschwendete Zeit. Ist manchmal so, nicht immer. Merke ich gerade, wenn ich drüber rede, dass es unterschiedlich ist. Also mal ist es wirklich so ich habe keinen Bock auf so einen Hype-Train mit aufzuspringen. Und manchmal ist es halt so, mir gefällt dein Geschmack eigentlich nicht. Wer hat dir denn, ich hab dir doch nur von Drive. Nee, ich habe Drive selber für mich gefunden. Ja, Drive habe ich. Ich habe doch mit Tobi mal über Drive geredet. Er fand ihn nicht gut. Bei mir ist er auf Platz 1. Du hast mir von Drive erzählt, da habe ich zu dir gesagt, liegt bei mir schon seit Ewigkeiten auf der Festplatte. Ich damals. Drive war schon immer so ein Film, den ich mir angucken wollte. Das ist schon immer, der ist von 2011 oder 12 oder sowas. Naja, aber den gab es halt dann bei iTunes und dann habe ich mir den gekauft. Hast du doch bei Sky Go gesehen? Nein, ja, richtig. Aber ich habe mir bei iTunes gekauft gehabt. Der lag bei mir auf der Festplatte. Und das habe ich zu dir auch damals gesagt, aber ich habe von dem Film, dass ich den Film sehen wollte, war mir schon von Anfang an klar, weil eben der Soundtrack von einem Typen war, den ich nicht persönlich kannte, sondern so aus technischen Gründen kannte. Cliff Martinez, den oder was? Oder Martinet, wie spricht man den aus? Der Franzose da halt, von Daft Punk. Ach, ein Franzose, ja? Ja, jetzt weiß ich aber nicht, ob da vielleicht noch einer mitgeklimpert hat, aber... Cliff Martinet meinst du dann? Da weiß ich jetzt nicht. Da muss ich mal kurz gucken, ob das so richtig ist. Weil ich habe jetzt gerade gefühlt einen anderen Namen im Kopf. Ist auch schön, wenn man Soundtrack Drive eingibt, kommt zuerst, ob ich Drive Angry meinte. Nicolas Cage. Und Amber Heard. Oh. Aber Amber Heard. Kavinsky. Den meine ich. Kavinsky, genau. Ja. Nightcall und die ganzen Dinger, ja. Den meine ich. So, da habe ich mir so, und der hat aber, also, der hat zwar nur diesen Nightcall-Titel, sehe ich jetzt gerade hier, abgeliefert, aber ich glaube, der hat beim Soundtrack dann wahrscheinlich mit diesem Cliff Martinez oder Martinet oder wie auch immer heißen mag, mitgearbeitet. Definitiv, weil so habe ich von dem Film überhaupt das erfahren. Und dann hat der in einem Interview gesagt, ja, dass sie den Film, also diesen Soundtrack, dass die den so gestalten, dass er ein extrem wichtiger Bestandteil des Films ist. Hundertprozentig. So, und wie er darüber gesprochen hat, das hat mich extrem interessiert. Obwohl mir jetzt der Plot, ja, also der klang halt für mich wie wenn, Gangsterfilm 0815. Ja, okay, aber jetzt nichts, die haben jetzt nicht das Kino neu erfunden. Aber wie er darüber erzählt hat, wie dieser Film musikalisch untermalt wird, da hat er dann bei mir ja so ein gewisses Interesse erzeugt. Kannst du dich an die Szene erinnern, als Gosling mit Carey Mulligan und ihrem Sohn durch diesen Kanal gefahren sind, durch diesen durch diesen Kanal. So. Ja. Da sind sie ja mit dem Auto gefahren und da auch drunter gespielt war ja Real Hero von College, so ein Song. Und dann wenn du den Film als Average Show guckst und nicht raffst, was für eine unfassbar großartige Szene das ist, der Text von dem Lied plus, dass zum ersten Mal Gosling und Carey Mulligan sich aneinander gefunden haben, plus, dass der Sohn jetzt zum ersten Mal wieder eine Vaterfigur hat oder eine Sicherheit hat, das passt so perfekt. Ich hatte so Gänsehaut und für mich ist Drive mein Rückkehr der Jedi-Ritter, weil alle Leute, die ein bisschen älter sind, als ich erzählen hat, der größte Kinogang, der sie geprägt hat oder der wichtigste Kinogang in ihres Lebens war meistens immer Rückkehr der Jedi-Ritter oder irgendwie so ein Blockbuster-Ding. Bei mir, ich bin heilfroh, dass ich damals 2011 oder wann das war, Drive im Kino sehen durfte, weil es für mich der mit Abstand noch vom Paten 1 großartigste Film aller Zeiten ist, weil von Anfang bis Ende alles gepasst hat. Diese mystische Figur, die Gosling gespielt hat, der hat ja keinen Namen in dem Film. Er heißt ja nur der Driver. Er wird ja nie mit Namen angesprochen oder so. Und du musst mal darauf achten. Es gibt so viele Sachen, über die ich instant reden könnte, die so phänomenal sind. Ich glaube, das sprengt den Rahmen jeglicher Sinn. Aber du hast recht, die Musik ist ein elementarer Teil dieses Films. Und der ist fantastisch. Ich habe den Soundtrack mir gekauft. Über diesen Kavinsky, über das Interview bin ich praktisch auf diesen Film aufmerksam geworden und haben dann auf der Festplatte gehabt und es haben mir so viele Leute von dem Film erzählt, positiv und negativ, und du warst derjenige, der mich dann immer mal wieder gesagt hat, hast du mal geguckt, du hast, glaube ich, zu mir gesagt, ich sag dir jetzt noch nicht, wie ich ihn fand, aber den musst du dir angucken. Das ist so, also wo man eigentlich wusste, was er sagen will. Und ich weiß, nachdem ich ihn dann geguckt habe, hast du ja dann auch zu mir gesagt, das ist mein Lieblingsfilm und pipapo. Ich finde den Film hervorragend und toll, aber es ist nicht der größte Film aller Zeiten für mich oder so. Ja. Ich finde ihn einfach toll und ich will mir den auch irgendwann nochmal angucken, aber habe ich halt noch nicht. Ich habe mir halt einmal angeguckt und ich finde ihn einfach toll und Punkt. Aber ich bin heilfroh gewesen, dass du den auch gut fandest. Ja, aber darauf wollte ich ja hinaus. Also ich wehre mich da nicht gegen den Film, sondern es ist halt dann, oder gegen irgendeine Empfehlung oder so. Ja. Es ist halt dann so, es gibt Leute, die können Filme so gut wiedergeben, also so in eigenen Worten, dass ich direkt den Film gucken möchte. Ja. Die können so bestimmte Trigger bei mir dann auslösen. Und manche können es halt nicht. Die meisten können es nicht. Ja. Aber es gibt halt ganz oft Leute, die erzählen so nebenbei von einem Film und der triggert mich dann. Weil es ist halt irgendwie so spannend wieder. Und dann guckst du den Film und der Film ist vielleicht scheiße. Kann auch sein. Ja. Aber es gibt halt einfach Leute, die haben so dieses Talent, mir einen Film nahezubringen. Also zum Beispiel bei den Zelluloide-Leuten ist es so, keiner kann mir einen Film nahebringen, aber der Philipp kann mir Dokus nahebringen. Mhm. So, der hat so eine gewisse Art, über Dokus zu sprechen, dass sie für mich interessant erscheinen. Interessant wird's aber zum Beispiel, wenn er über eine Doku spricht, die ich schon gesehen habe. Dann merke ich irgendwie, er sieht es doch irgendwie anders als ich. Aber ist egal, er sorgt dafür, dass ich eine Doku gucken will. Aber so was Filmpodcasts angeht zum Beispiel, gibt's niemanden, der mir einen Film so erklären kann, dass ich Bock habe, diesen Film zu sehen. Gibt es nicht mehr. Gab es ja mal. Ja, ne? Genau, ja, richtig. Gibt es nicht mehr, gab es ja mal. Wobei da die Dynamik aus den Anrufern entstand. Also das war halt so durch ein Gespräch. Es war ja nicht so, dass ich Tom Erhardt oder so oder auch Ronald Blum sich hingesetzt haben und den Film nacherzählt haben, sondern es war halt dieses Gespräch über den Film. Ja. Ja, einfach so das Knowledge von Ronald Blum und die Art und Weise, wie Tom Erhardt über Filme gesprochen hat. Und dann kam noch hinzu, dass dann der ein oder andere Hörer mal unterhaltsam und auch mal sehr, ja, wissend, möchte ich mal so sagen, über Filme gesprochen haben. Und diese Kombination hat dann Lust auf den Film gemacht. Also oft waren es dann auch nur so Szenen, über die sie gesprochen haben, über die sie gelacht haben oder diese gut fanden oder so. Ja, genau. Das war dann der ausschlaggebende Punkt. Aber es gab halt auch schon Leute, die einen Film nacherzählt haben und ich wollte den Film unbedingt sehen. True Romance war so ein Film zum Beispiel, hat Tommy Walsh mal nacherzählt. Und dann wollte ich den Film unbedingt sehen. Ja? Davor habe ich mir immer so gedacht, oh nee, ich habe jetzt keinen Bock auf sowas. Also, und dann hätte mir den Film nicht angeguckt, wenn, also einer der besten Filme aller Zeiten, ja, würde ich so sagen, ist für mich einer der großartigsten Filme, nicht so gut wie Drive, aber gehört zu den Top-Filmen so für mich. ja, damit man das mal so ein bisschen einstufen kann. Drive fand ich schon noch besser. Aber trotzdem ein Film, den man gesehen haben muss eigentlich. Hätte ich mir aber nicht angeguckt, hätte es mir nicht einer so nacherzählt, wie er es mir eben nacherzählt hat. Ja. Ich gucke aber auch viele Filme. Ja, du guckst ja alle Filme. Ich gucke aber wirklich viele Filme, nur um mitreden zu können. Das hört sich jetzt an, oh, ich muss überall mitreden. Oder nicht mitreden zu können. Ich habe mir zum Beispiel Fuck You Goethe angeguckt, den ich im Nachhinein wirklich sehr gut fand. Ich fand den wirklich gut. Ich schäme mich heute noch zu sagen, dass Elias Mbarek mir wirklich 90 wunderschöne Minuten beschert hat. Aber das war ganz gut, dass ich diesen Film gesehen habe, denn ein paar Wochen später gab es eine Familienfeier und der average Filmfan guckt ja im wenigsten Falle so Filme wie Drive jetzt, ne? Sondern eher dann Fuck You Goethe oder Der Medikus, weißt du, so richtige Filme, die der Durchschnittsdeutsche guckt, so. Am Medikus habe ich jetzt nicht gesehen, aber ein Fuck You Goethe. Und da war ich ganz froh, den gesehen zu haben. Da war es jetzt halt nur ein glücklicher Zufall, dass ich den Film auch ganz gut fand. Aber ich rede halt gerne mit, weil ich mich beim Durchschnittsmenschen schon doch dann wissentlich ein bisschen über die Stelle im Filmbereich. Verstehst du, was ich meine? Ja, das finde ich ganz schön. Aber bei mir im Familienkreis bin ich ja sowieso dann auch oft Ansprechpartner im Bereich Filme. Aber ich bin jetzt zum Beispiel komplett davon weg, einen Filmpodcast zu machen, weil ich mich in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit Philipp unterhalten habe, sei es irgendwie nach 4x12er Podcast oder sei es irgendwie so sonst, wenn er mal nicht im Urlaub ist, mal so unterhalten oder auch einfach nur mitten hin und her geschrieben, dass ich da einfach lieber Filmfan bleiben sollte, anstatt irgendwie mich Filmpodcaster schimpfen zu lassen oder Filmkenner oder so. Also das Thema habe ich auf Eis gelegt, einen Filmpodcast zu machen. Ja, vor allem finde ich es halt, um einen Filmpodcast zu machen, brauchst du unheimlich viel Wissen, finde ich, schon. Ja. Und das nächste ist, du musst das Wissen immer abrufen können und auch gut in Worte packen können. Ja, genau. Das ist ein großes Problem eben. Das ist ja genau der Punkt. Die wenigsten können einen guten Film nacherzählen. Also in wenigen Sätzen wirklich mir rüberbringen, um was geht es in dem Film? Wie fand ich den Film? Was denke ich, wie finden andere den Film? Das sind so die wesentlichen Informationen und damit man sich da nicht in allem Möglichen verstrickt und dann so Sachen passieren wie, ach so, ja, und dann hat der noch am Anfang. Das ist ja fürchterlich, da schaltet der direkt ab, so geistig. Und so sind nicht die meisten, so sind alle Filmpodcasts. Und ganz schlimm ist es, wenn die Leute von sich dann aber denken, dass sie das total drauf hätten und totales Knowledge, weil sie halt jeden Scheiß droppen können. Also total Trivia verrückt sind. Und das geht auch in so eine Richtung, wie du das jetzt zum Beispiel sagst, ja, also dass du halt das Knowledge haben möchtest und über den Leuten dann in der Familie stehen möchtest, das ist dann halt nochmal so die nächste Stufe dann so. Ich möchte immer alles wissen. Ist ja auch okay, aber mir geht das auf den Sack. Weißt du, ich finde das dann angenehmer, wenn, also manchmal finde ich es angenehmer, dem Carsten zuzuhören bei Zillow Leute, Manchmal, sehr selten, aber okay. Manchmal ist es so, weil, obwohl, nee, der ist auch so ein Typ, fällt mir gerade ein. Der, was ist denn das? Dieser etwas verstört wirkende manchmal. nee, finde ich auch nicht besser. Aber ich mag es halt einfach, wenn einer so frei von der Leber weg erzählt, wie er einen Film fand, ohne mir jetzt dann noch zu erzählen, ja, und weißt du nicht, der... Wie der Memo, der... Der, Gott sei Dank habe ich den nicht so oft bei Zelle Leute miterleben müssen. Also das, was ich bisher. Aber was heißt, ist es auch okay? Ich meine, das ist ja. Seine Art und viele finden das mit Sicherheit gut. So sieht es nämlich aus. Mich stört's, ich habe keinen Bock drauf. Ich finde, Zelle Leute ist von den Filmpodcasts, die ich jetzt ausprobiert habe, aus meiner Sicht habe ich fast alle ausprobiert. Also es gibt bestimmt noch irgendwelche noch kleineren, die ich jetzt übersehen habe, aber ja. So von den Bekannten und Mittelbekannten habe ich alle ausprobiert. Ist Zelle Leute für mich das geringste Übel. Ja. So, und das ist genauso gemeint, wie ich es jetzt sage. Das geringste Übel. Ich finde alle scheiße. Und Zelle Leute ist aufgrund der häufigen Doku-Empfehlungen von Philipp, sind die okay. So, und ja, aber es ist für mich kein guter Filmpodcast. Es ist für mich einfach kein Podcast, der mir zum Beispiel so ein bisschen so einen Überblick verschafft. Was läuft jetzt im Kino? Was habe ich zu erwarten von Film XY? So, es ist auch die Art und Weise, wie man dann halt darüber spricht, weil es gibt ja so Filme, Podcasts, die das versuchen. Hast du mal den Radio 1 Film-Podcast gehört? Nee, den habe ich noch nie gehört. Den habe ich jetzt abonniert, aber auch noch nicht reingehört. Ja, aber ich habe dieses Thema für mich... Weil da reden sie halt über aktuelle Kinofilme. Du hast ja den Anspruch, oder du hast ja... den Drang, einen Filmpodcast zu hören, der aktuelle Kinofilme bespricht. Ja. Ich zum Beispiel... Nee, Moment, muss ich anders sagen. Ja. Ich habe kein Problem damit, zum Beispiel einen Kinopodcast zu hören und einen Podcast, der allgemein über Filme spricht, aber es gibt keinen Podcast, der auf so eine... Wenn Radio 1 wird halt wie eine Radioproduktion sein, aber es gibt halt keinen Podcast, so wie Zillow Leute, die über aktuelle Kinofilme sprechen. Und zwar nicht über einen, sondern über 2, 3 oder 4. Also je nachdem, was halt ist. Im Sommerloch kannst du schwer über 4 Filme sprechen, denke ich mal so. Aber keine Ahnung, ab nächster Woche hast du genug Stoff, über das du sprechen kannst. So, und da gibt's halt keinen. Es gibt schon welche, aber die sind scheiße. Ja, also ich, es gibt einen Podcast in meinem Podcatcher, wo ich die Ausgaben doppelt höre, zweimal hintereinander, relativ kurze Reihenfolge, das ist Flimmerfreunde, weil das, was Kai Otto da abfeiert, das ist für mich so unfassbar phänomenal. Und war das, was ich nicht mochte, überhaupt nicht mochte? Höchstwahrscheinlich. War das, wo der Typ so ganz komisch die ganze Zeit redet und so? Ja, das war Bernd Begemann, dann höchstwahrscheinlich da. Ja. Oh ja. Dann kann ich verstehen, dass einem das nicht zusagt, aber wenn Kai Otto da von irgendwas, weil er halt auch selbst Regisseur ist, das ist so phänomenal und dann kommt er da noch mit irgendwelchen koreanischen Filmen, genau wie da steige ich halt Daniel Schröckert, aus. Ja, das feiere ich halt komplett ab, weil da bekommst du halt Tipps, die keiner sonst dir irgendwie mal unterbreitet und das finde ich einfach großartig. Die ich nicht brauche für mich, also weißt du, in meiner in meiner Welt, da brauche ich solche Tipps nicht, weil ich mir denke, interessiert mich nicht euren scheiß Nerdkäse. Ich habe mir halt schon mehrfach so blöde asiatische Filme mal angeguckt und war immer enttäuscht und dachte so ein Dreck. Und ja, es ist halt bei mir immer so gewesen. Möglicherweise gibt es genügend Filme, wo ich das nicht gedacht hätte, aber die ich halt, es ist halt so eine subjektive Wahrnehmung letzten Endes. Und in diesem Interesse. Ja. Interesse am Film, am Kunstwerk Film. Ja. Das habe ich halt dann vielleicht nicht so sehr wie du. Nee. Oder andere. Das wird sein, ja. Ja, aber weißt du, ich gucke mir halt dann so Filme, nur andere. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich gucke mir auch anspruchsvolle Filme an und pipapo, aber dieses Asiaten-Ding, das ist bei mir, funktioniert nicht. Die sind ja nicht per se anspruchsvoll. Zum Beispiel ein Film wie The Raid. Einer der besten Actionfilme der letzten Jahre, die ich jemals gesehen habe. Kann ich mir nicht angucken. Hätte ich niemals mir angeguckt, wenn nicht jeder, ausnahmslos jeder, den abgefeiert hätte. Ja, ich habe das genauso mitbekommen. Jeder feiert diesen Film ab. Ich kann ihn mir nicht angucken. Ich kann den Film mir nicht angucken. Ich bin da so voreingenommen, obwohl nichts Negatives gehört. Ja, aber es ist natürlich eigentlich ein bisschen doof. Ist ein bisschen doof, aber es ist dein eigenes Pech dann. Ich habe mir den Film angeguckt und der ist so geil. Der ist so geil, der Film. das ist einfach so eine, es ist eher ein Erfahrungswert. Also, weißt du, es gibt halt so verschiedene Sachen, die interessieren mich nicht so sehr. Hm? Beste Beispiel X-Men. Komme ich überhaupt nicht drauf klar. Finde ich total einen Scheiß. So. Okay. Dann denke ich halt für mich, okay, musst du dir nicht angucken. Gibt genug andere Sachen, die du dir angucken kannst, nur weil in deinem Umfeld, und bei mir ist es so, viele X-Men abfeiern, ist es jetzt nicht schlimm, wenn du es dir nicht anguckst. Und dann verzichte ich eher drauf. Wenn ich natürlich jetzt Zeit hätte und nicht wüsste, was ich damit machen soll mit der Zeit, dann könnte es schon sein, dass ich sage, ach komm, jetzt gucke ich mir halt mal dieses X-Men-Ding an und dann erkenne ich vielleicht sogar, hey, Moment mal, da muss ich meine Meinung revidieren, der ist ja gar nicht so schlecht. Aber dadurch, dass ich eh keine Zeit habe und mehr Sachen zu tun habe und gegebenenfalls noch andere Sachen angucken kann, denke ich mir für mich, ja, scheiß halt einfach drauf, dann guckst du halt nicht X-Men an und bist trotzdem glücklich im Leben, so, weißt du, also hab ja, aber darum geht es ja nicht, was einem. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das verpasse. Nein. Mm-mm. Nee, das. Ja, aber es gibt schon manchmal das Gefühl, dass ich, zum Beispiel habe ich das Gefühl, okay, ich habe verpasst, Titanic nicht im Kino gesehen zu haben, in 3D. Also nicht in 3D, sondern halt überhaupt, den hätte ich halt gerne auf einer Leinwand gesehen, den Film. Oder ist natürlich jetzt für jemand, der diesen Film schon 8-mal bei Vox gesehen hat, denkt sich jetzt auch gerade, was? Aber in meiner Welt habe ich mir so gedacht, da hättest du mal ins Kino gehen sollen. So, weil einfach so, weißt du, Bildgewalt und Pipapo ist das halt, sag ich mal, war das halt so ein Meilenstein. Hätte ich halt gerne im Kino gesehen, genau wie Avatar oder so. Habe ich aber nicht. Sowas ärgert mich dann mehr als. Aber welche Filme sind denn jetzt in deiner Wahrnehmungsweltphase, Sichtweise, keine Ahnung, Filme, wo du immer noch denkst, da hast du immer noch was verpasst? Obwohl ich sie gesehen habe oder obwohl ich sie nicht gesehen habe? Noch nicht gesehen hast. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel außer Drive keinen Film, wo ich sagen würde, Alter, wenn du den nicht gesehen hast, dann fehlt dir was. Ist bei mir nur Drive. Ja, das fällt mir wahrscheinlich ein, wenn ich den Film dann irgendwo mal sehe oder wenn er irgendwo erwähnt wird. Aber jetzt auf Anhieb, ja, das ist, also so richtig, dass ich so denke, oh, das, also da geht mir richtig was ab, oder? Nee, von Filmen, wo du denkst, jeder erzählt davon und du hast ihn noch nicht gesehen. Hobbit 2 wäre jetzt so aus naher Vergangenheit sowas. Eigentlich auch diese ganzen Harry Potter Teile ab. Irgendwann bin ich mal ausgestiegen. 3 oder 4. Ja, genau, wahrscheinlich. Wenn du die ersten 3 geguckt hast und die scheiße fandest, das kann ich auch wirklich verstehen. Fand ich die scheiße. Ab 4 werden die wirklich gut. Ja, ich fand die nicht scheiße, sondern das war danach so ein Zeitproblem mehr oder weniger. Und dann ist es immer so, dass irgendwann habe ich den Überblick verloren, welcher Teil jetzt was ist. Und dann sind die ja auch immer relativ lang, obwohl das mehr eine Ausrede ist. Ich sondiere Filme viel nach Laufzeit aus. Ich eigentlich nicht, außer so eine Sache wie, was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich, dann gucken wir mal, was so. Ja, aber wenn ich jetzt Bock habe auf einen Film, dann kann der 6 Stunden gehen, theoretisch. Theoretisch. Ja, also Hobbit, dann Harry Potter. Das ist was noch? Wie gesagt, das ist schwierig, so aus dem Stegreif zu sagen. Diese Batman-Dinger, hast du die gesehen, die von Nolan? Ja, die habe ich gesehen, aber da kann ich den Hype in gewisser Weise nicht nachvollziehen. Ich kann den Hype um den zweiten nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich kann deswegen nachvollziehen, weil es halt diese Geschichte zu Heath Ledger gibt. Ja, genau, deswegen. Weil er tot ist dann direkt danach, bumm. Ja, aber der Film ist gut und Punkt. Viel so. Zu lang. Also es ist für mich jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich wurde mit dem Film gequält, weißt du, so lang ist er für mich nicht. Ich fand den Film gut und weiß ich nicht, das ist so typisch, das ist so ein Hollywood-Ding heutzutage, dass die Filme irgendwie immer in so, muss länger als 2 Stunden sein und du denkst so, Mensch, hätte auch 90 Minuten gereicht. Habe ich mich schon fast dran gewöhnt. Es ist so erfrischend, mal einen Film wie 21, muss man dazu sagen, Jump Street zu sehen, der für mich eine gute Länge hatte bei 22 Jump Street. Fand ich super, fand ich auch lustiger. Ja, wenn man das überhaupt. War der länger? Weiß ich nicht. Es kam so ein, die reisen dann, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht so tun, als wäre 22 Jump Street ein Film mit den absolut Wahnsinns-Twists und ich kann ja nicht spoilern, sondern, aber die reisen. Nee, Johnny Depp ist ja schon im ersten gestorben. Gibt's auch noch einen Spoiler. die reisen dann nach Mexiko oder nach Puerto Rico, es heißt Porto Mexico, keine Ahnung, wo das ist. Und da denke ich mir so, okay, das ist jetzt was, bräuchte ich nicht unbedingt noch so dieses Ding hinten dran. Also hätte man irgendwie so, diesen letzten großen Knall, den man dann ja immer bringen möchte, so hätte man auch irgendwie da noch in, wo spielt der Film? Los Angeles? Ja, aber sie spielen doch auch viel damit, oder? Dass es dann jetzt dennoch noch mal mehr knallt und so. Ja, das ist auch nicht das, das war auch kein großes Problem, aber es war halt beim ersten Teil so, dass ich nie gedacht habe, jetzt, Mensch, das muss jetzt auch noch sein. Und das war so mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, okay, jetzt reisen die noch dahin. Da habe ich mir auch so gedacht, so, oh, das muss jetzt auch noch sein. Hätte man jetzt nicht so langsam zum Ende kommen können. Aber ich war trotzdem dann mit dem Film zufrieden. Also es hat mich nicht gestört, aber so einfach so dieser Moment, dass man denkt, oh, jetzt okay, kommt jetzt noch was und muss ich jetzt noch durch. Und dann ist es, kann ja trotzdem gut sein. Aber manchmal ist weniger mehr so. Weißt du? Also ist die wenigsten Filme. Aus meiner Sicht, jetzt weiß ich nicht, ob ich Bullshit erzähle, aber ich glaube, die wenigsten Filme profitieren davon, dass sie länger sind, als sie. Also meistens ist es mir lieber, dass sie kürzer sind. Ja. Dass ich mir so denke, oh, da hätten sie jetzt aber noch was bringen können. Das die wenigsten angenehmer. Die wenigsten Regisseure können mir 2+ Stunden nonstop unterhaltsame und interessante Sachen liefern. Ja, das ist sehr die wenigsten. Ja, das stimmt. Also gibt natürlich die Filme, aber es ist. Warte. Ja, aber du wirst ihn ja auch nicht nur einmal gesehen haben. Ja. Und dann merkst du schon, dass, also beim spätestens dritten Mal sehen, denkst du dir dann auch bei manchen Stellen, okay, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass da noch der Exkurs. Ja, aber dass Hollywood-Filme immer länger werden oder eine gewisse Länge jetzt erreicht haben, wie zum Beispiel ein Film wie Godzilla, der ging ja auch bestimmt 2 Stunden gefühlt. Ja. Ist halt unverständlich. Ja, weiß ich nicht, ist halt scheiße. Ja, mich stört das halt, weil genau zum Beispiel bei Godzilla denke ich mir dann so, wenn jetzt Godzilla 2 kommt. Kommt. Ja. Und ich sehe 140 Minuten, 160 Minuten, ja, sowas in der Art, gehe ich nie ins Kino. Wenn Godzilla 2 kommt und der geht knapp 2 Stunden, dann gehe ich rein. Weil ich mir denke, okay, wenn es nicht so gut ist, knapp 2 Stunden, das geht noch. Aber sobald es dann mal über 2 Stunden geht, ist es irgendwie so, dann kann es auch ganz schön wehtun. Das ist das Problem, finde ich. Aber bei mir tat es bei Godzilla 1 schon extremst weh. Ich wollte gehen. Soweit war ich jetzt nicht, aber ich habe mir genau, eigentlich habe ich mir genau sowas gedacht. Ich wusste, dass es so wird, aber ich habe halt gehofft, dass es anders wird. Ich war ja gehypt von Gareth Edwards, dem Regisseur, weil der einen meiner Lieblings-Indie-Filme gebracht hat mit diesen Monsters. Und da habe ich mir gedacht, der Typ ist phänomenal. Und dann ist es dann doch einfach nur ein Actionfilm von der Stange. Ja, die Namen sagen mir nichts. Also wenn du da von irgendwelchen Regisseuren sprichst, die kenne ich nicht. Also Real Madrid übrigens in der 90. Minute, 91. für ein 2-0 haben gewonnen wohl, dementsprechend. Kannst du den Hype nicht verstehen? Um Real Madrid? Ja, dass Perez da jetzt... Es ist mir völlig ein Rätsel. Also es ist für mich erstens mal völlig absurd. Ich verstehe nicht, dass dieser Verein nicht gehasst und verachtet wird, maximal. Hör nur auf, du alter Leipziger! Nein, pass mal auf. Das Problem ist für mich einfach, dass alles sowas, was so dieses Transfergedönse so auf hohem Level ausgemacht hat, mit diesem Verein, mit Real Madrid dieses Jahr irgendwie gekillt wurde. Irgendwie nehme ich denen das übel. So. Also die haben halt alles weggekauft, was irgendwie, ja, interessant wurde. Für mich, so finde ich. Also, es ist auch Quatsch. Ich bin da auch voreingenommen. Die kotzen mich einfach an, so. Der Verein kotzt mich schon immer an. Ja, mag ich halt nicht, so. Wieso kriege ich denn jetzt eine E-Mail von der WWE? Was? Ich habe eine E-Mail gekriegt von der WWE. Was schreiben sie? Come back to the biggest fight of the summer. Ach so, weil ich mal Network-Kunde war. New payment option available. Oh, ne? No commitment. Cancel anytime. Ja, die haben sich ja ganz schön gefickt, auf Deutsch gesagt, mit ihrem Network. Es geht ja ganz schön nach hinten los. Ne, das bringen sie ja jetzt in nochmal 100 Ländern oder sowas, ne? Deutschland auch dabei? Das weiß ich nicht. Glaube aber nicht. Hätte ich gelesen. Ja, das ist für mich nochmal so ein Punkt, wo ich definitiv abonniere. Sobald das in Deutschland auf Apple TV ist, hol ich's mir. Wenn das Ding, wenn ich das Icon auf dem Apple TV sehe. Das brauche ich nicht unbedingt. Mir reicht's auf dem iPad. Das Stream reicht mir. Wenn ich das easily auf dem Apple TV anklicken kann, shoppe ich mir das Network. Ja, klar. Also wenn es so ist wie Fight Pass, ist es für mich keine Frage. Und guck mir immer schön da die Pay-Per-Views an. Also Fight Pass ist für mich da genau das, was ich... Also natürlich wäre es am besten, du hättest das auf dem Apple TV, so ja. wie WWE Network, klar. Aber dieses Ding mit dem Stream funktioniert hervorragend und problemlos. Ja. Und von daher, ich habe ein iPad da liegen und ein iPhone. Also eins von beiden, das reicht dann schon zum Stream. Ja, dann hole ich mir auch das Network nochmal, muss ich ganz ehrlich, also was heißt nochmal? Ja, doch, nochmal. Doch, damals habe ich auch bezahlt. Ich habe es nicht nur über die Free-Trial-Version gehabt, ich habe es auch bezahlt. Ja, per se ist es nichts Schlechtes, aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich denke, oh, du musst dir diesen Pay-Per-View kaufen. Oder du musst gucken, dass du das Network herbekommst. Das interessiert mich dann doch nicht so sehr bei der WWE. Dadurch, dass die jetzt alle... Dass ich ja, aber übrigens wollte ich ja vor... Da ging, haben wir ja eigentlich begonnen, darüber zu reden. Dass die bei mir alle WWE gucken? Nee, über den Punkt, was passieren müsste, damit ich mich wieder für die WWE begeistere. Oder du, dass da müsste ich mich nicht mehr begeistern. Also, der erste... Also, das ist nicht der erste Punkt. Einer dieser Punkte wäre, wenn ich... morgen mein Apple TV anschalte und meine YouTube-Channels mir da angucke und auf einmal sehe Update. Okay, mache ich Update, wie sonst auch immer. Und sehe auf einmal das WWE-Logo. Würde ich mir da so für 9,99 mal so ein Ding machen. Das wäre ein Punkt, da würde ich dann, da kann man ja gar kein Raw und so drauf gucken, ne? Nee. Das gibt's nicht. Aber fast gut. Das wäre dann schon mal revidiert, danke. Aber wenn Punk natürlich zurückkommt, da ja, würde ich sagen, das gucke ich mir definitiv an. Ja. Gestern war das dann die Celebration, die Hulk Hogan Celebration. Aus einem Grund, weil ich bei YouTube gesehen habe, wie Hogan sich das Red and Yellow Shirt zerrissen hat und darunter NWO war und neben der Bad Guy stand. Und da habe ich halt instant draufgeklickt. Bumm. Und das war halt auch ganz cool. Was du mal gesagt hast, Anfang des Jahres oder wann das war, du könntest dir gut vorstellen, dass Scott Hall als Commentary zurückkommt. Das hat er cool gemacht. Hat er das kommentiert, war cool von ihm. Oder was? Nee, da standen halt Flair. Oh, Entschuldigung, dass ich dir gerade reinrede. Die Geschichte mit dem UFC-Typen, mit War Machine, kommt sogar bei Bild.de. Was? Pornostar von Kampfsportler verprügelt. Ach, hör auf. Kommt sogar bei Bild.de. Entschuldigung, dass ich da jetzt reingequatscht habe, aber es hat mich jetzt schon sehr überrascht. Wurstalarm! Krass. Wo ist es denn? Politik, Sport. Bei Politik kommt. Leute, Traumhochzeit im Oktober, Wirtschaft, Spiele, Kämpf um deine Seele, Risen 3, Titan Lords, Rollenspielsaga am Test, digital, so machen sie ihr Android. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Ja, es gibt ja da auch noch eine Möglichkeit, nach unten zu scrollen. Neue Brüste fürs Familienglück. Ach, da ist es. Krankenhaus. Pornostar von Kampfsport, Freund verprügelt. Las Vegas, ihr Gesicht ist geschwollen, das Auge dick, die Lippen aufgeplatzt. Überall am Körper hat Christy Mack blaue Flecken. Der Pornostar wurde vom eigenen Ex-Freund krankenhausreif geprügelt. Besonders schlimm, John Copenhaver ist Kampfsportler. So heißt der? Ja, so heißt der. trat in einer US-Fernsehshow als Ultimate Fighter unter dem Namen War Machine auf. Christy und er hatten sich im Mai getrennt. Schon während der Beziehung soll der Mann seine Freundin immer wieder geschlagen haben. Stimmt, er wurde sogar schon deswegen mal von dem Bullen irgendwie abgeholt. Der Pornostar, der durch Filme wie Das Wanderlust möchte ich vorlesen und Big Tits in Uniform 11 bekannt wurde, hat seine Erinnerung an die letzte Prügelnacht jetzt aufgeschrieben. Jetzt steht da in der ganze Text. Er kam nachts um 2 einfach bei mir zu Hause in Las Vegas vorbei. Ja. Ich hatte einen Freund zu Besuch, da ist er ausgerastet. Er hat meinen Bekannten verprügelt und dann weggeschickt. Christy Whiter. Ja. Dann hat er mich gezwungen, mich auszuziehen und vor ihm zu duschen. Anschließend hat er auf mein Gesicht eingeprügelt. Ich weiß nicht, wie oft er zugeschlagen hat. Ich habe 18 gebrochene Knochen rund um mein Auge. Meine Nase ist 2-fach gebrochen. Er hat mir mehrere Zähne ausgeschlagen. Nach der Prügelattacke habe der Kampfsportler ein Messer aus der Küche geholt, es Christy in die Hand, den Kopf und in das Ohr gerammt. Was? Dann brach das Messer ab und er hat mich mit der Klinge bedroht. Ich dachte, ich müsste sterben. Er wollte mich vergewaltigen, aber hat kein Hoch bekommen. Dann habe Copenhaver über ihr Handy alle ihre Verabredungen für die nächste Woche abgesagt. Er wollte nicht, dass mich jemand so sieht. Mhm. Als der Ex-Freund ein neues Messer aus der Küche holen wollte, sei sie schließlich geflüchtet, so Christy. Ich bin nackt aus der Hintertür. Entschuldigung, da musst du jetzt gerade schmunzeln. Zu Nachbarn gerannt. Sie haben die Polizei gerufen. Ich kam ins Krankenhaus. Polizisten suchen jetzt nach dem prügelnden Sportler. Der Prügelsportler. Der ist untergetaucht, schrieb auf Twitter über den Vorfall in Christys Haus. @ChristyMac, ich liebe dich und ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dich mit einem Verlobungsring überraschen und musste am Ende um mein Leben kämpfen. Ich kann nicht glauben, was ich sah und was passiert ist. Die Cops werden mir nie glauben. Was? Christy liegt noch immer im Krankenhaus, kann wegen ihrer schlimmen Verletzungen kaum sprechen. Freunde und Familien haben inzwischen 3.700 Euro Belohnung für Hinweise zu John Copenhaver ausgesetzt. Ja, Chris, darüber wollte ich mit dir heute sprechen. Klingt doch interessant, oder? Wirklich Stoff, aus dem interessante Gespräche sind. War der denn bei der UFC mal eine Nummer? Ja, also ja. Ja. Also es ist kein Contender so gewesen. Aber ist der Mittel? Das weiß ich jetzt auswendig nicht. Ich würde sagen, eher eins drunter, aber gucken wir mal bei Sherdog, wo er zuletzt gekämpft hat. Im Welterweight. Ah, oh, okay. Im Welterweight. Ja, wen hat er denn so besiegt, den du kennst? Niemanden. Der hat nur 2 Kämpfe in der UFC gehabt. Stimmt das echt? Waren das nur 2 Kämpfe? Ja, scheint so. Auch interessant. Gefühlt hat er für mich, wahrscheinlich weil es ein guter Kumpel ist von Philip Baroni, und der hat ein paar mehr Kämpfe in der UFC bestritten. Philipp, muss ich mal gucken, ob das stimmt. Philipp Baroni wirklich mehr. Hast du die Bilder gesehen, die der getwittert hat? Ja. Sind auf seinem Twitter-Account. Sind da immer noch? Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Er hat sich da schon Mühe gegeben. ja. Was sollst du halt von so einem Typen denken? Der hat vor allen Dingen die Alte, ich weiß jetzt nicht genau, was da die Umrechnung ist, aber die Alte ist irgendwie 4'11" groß. Was ist denn das? Also sehr klein. Ja. Und ihre Freundin hat auch bei so einem Interview gesagt, die ist halt so groß wie ein Kind. Ja. Und das ist schon krass, dass du dann jemanden so zusammenprügeln kannst. Das verstehe ich natürlich nicht. Also wie man... Also die Partnerin mal geliebt hast, so weißt du. Also, das geht ja man nicht. Muss dazu ja sagen, dass die, das ist, hier, das hab ist mal eine ältere Bilder hier gefunden. Das ist zum Beispiel mal so ein älteres Bild, aber so eine Szene hat er halt dann nochmal mit ihr. Wo ist denn das? Da muss er auch mal aufpassen. Manchmal sind halt Bilder dabei, wo die beiden halt einfach nur krank miteinander vögeln oder so, weißt du? Wieso kann ich das nicht? Kommt nichts. Ja, weil du vielleicht. Das folgende Medium erhält möglicherweise sensibles Material. Ja, das stimmt. Achso, da muss ich mich erst anmelden bei Twitter. Du musst dir mal vorstellen, es wäre ein allerleichtes für den gewesen, uns beide so zuzurichten. Ja, natürlich. Und dann ist so ein kleines Madel, das ist der unfassbare Hammer. Ja gut, der hat halt einen absoluten Dachschaden. Das merkst du ja auch daran, dass er dann abgehauen ist und seitdem jetzt nicht mehr auffindbar war. Aber ich finde das halt schon, ja, auch hinter dem Hintergrund mit dieser ganzen Drogengeschichte oder Dopinggeschichte in der UFC und so weiter und so fort, das ist ja schon irgendwie, ja. Allein dieses Bild, welches er auf seinem Twitter-Account als Hintergrundbild hat, völlig blutüberströmt, wo ich jetzt gerade sehe, dass er eine Handgranate auf dem Hals tätowiert hat. Er heißt halt auch War Machine. Hier ist das Bild, wo er sie in den Arsch fickt und wo er sich dann im Spiegel fotografiert. Ja, ist schon ein verrückter Typ. It escalated. Ja. Aber das ist so ein Typ, da bin ich mir sicher, wenn du den in der UFC gesehen hättest, hättest du gesagt, den findest du cool. Weil das ist wahrscheinlich. Ein verrückter Typ ist und man denkt eigentlich, der hat der Diego Sanchez mäßig oder was? Nee, ist schon nochmal eine andere Stufe. Ja, aber Ja, ich finde es halt echt übel. Also vor allen Dingen, dass der dann abhaut und die den nicht finden können. Ja, das ist halt echt merkwürdig. Wrestling-Kommentator im Ring wäre ich böse. Carsten Schäfer im Interview bei Bild Plus. Ja. Tja. Outsiders invades Raw. Achso, was ich jetzt auch wegen Scott Hall, da war eine Celebration für Hogan, hat er Geburtstag. Und da kamen halt die ganzen alten Säcke, Piper, Flair und dann halt auch die Outsiders, ne, mit der NWO-Theme. Und dann hat halt Scott Hall das Mikrofon genommen und das Laudation, sage ich mal, gehalten für Hogan. Und das war wirklich gut. Nicht mehr damit zu vergleichen, was man vor 1-2 Jahren noch von ihm daher säuseln lassen hören hat. Ja, also, ich kenne den halt, als er dann clean war von Podcast, wo er zu Gast war. Und ja. Das heißt, ich kenne den daher, aber da habe ich zum ersten Mal Scott Hall wieder nüchtern erleben dürfen. Und da habe ich mir auch gedacht, das wäre echt geil. Aber gut, wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht geben. Nee, bei dir wäre es nur Punk wahrscheinlich, um da wieder einzuschalten, ne? Das kann ich so nicht sagen. Also es wäre halt für mich der erste Impuls, aber es kommt natürlich auch auf den Kontext drauf an, so ein bisschen. Also ich kann es so nicht sagen. Es fehlt mir viel zu viel, um das nur durch Punk wegzumachen ist. Also ich habe ja auch nicht aufgehört, weil Punk nicht mehr da ist, zu gucken, sondern weil mich das Produkt nicht interessiert. Und das ist immer noch so. Es interessiert mich nicht. Ich würde es halt so gucken, so aus Gewohnheit, wenn es jetzt da wäre, würde ich mir wahrscheinlich, vermutlich würde ich mir einen Monat lang diesen Fight Pass, würde ich sagen. Aber und das heißt so nach dem Motto, überzeugt mich, ne? Wenn ich ehrlich bin, würde ich davon nicht ausgehen, dass die mich überzeugen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Ich würde es mir holen und würde dann halt mal gucken, was passiert. Aber ich würde nicht mir das Ding holen und davon ausgehen, dass da mich irgendwas überzeugt. Jetzt gucke ich gerade. Australia, New Zealand, Hongkong, Singapur, Mexiko, Spanien, Nordics, German. Hier. Others, along with the United Kingdom launch on October 1st, and Italy, Arab, German, Japanese, India, Chinese, Thai, Malaysia. Nee, das sind launches are planned for a later date. Sind das hier. UK auch nicht, oder was? Warte mal, ich muss mal den ganzen Satz lesen. On July 31st, the company announced a 10-year Canadian distribution deal for WWE content with Rogers Media, which will see the company distribute WWE Network as a premium television service. Aha. Das ist ja dann gar nicht. Also in Kanada ist das ja dann gar nicht nur im Internet. Nee, das läuft dann im Fernsehen. Das ist schon mal scheiße. Also on July 31st, it was announced that the WWE Network will launch in Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore, Mexico, Spain and the Nordics. Das ist wahrscheinlich dann Norwegen und der ganze Dreck, oder? Ja. Skandinavia. Among others, on August 12th, along with United Kingdom launch on October 1st and Italy, Arab, Germany, Japanese, Indian, Chinese, Thai and Malaysia launches are planned for a later date. Okay. Für Italien und später. Also wenn ich jetzt richtig die... verstanden, oder? Ja, ist ganz komisch, weil du hast ja gerade ein Date gesagt und dann aber doch dennoch ein later Date. Ja, so steht's hier. Exakt wie ich es vorgelesen habe. Hier steht, among others on August 12. Ja. Das bezieht sich auf, genau, auf Nordics und Pipapo. Ja. Along with United Kingdom launches October 1st. Ja. Das bezieht sich auf... Nur also, für die UK. Genau. And Italy, und jetzt kommen die ganzen anderen, ja. Launches are planned for a later date. So, also immer noch kein Datum. Datum ist noch nicht bekannt, nee. Ich klicke ja gerade die SummerSlam-Card durch und es ist halt so eine Scheiß-Card. Hier steht's auch nochmal, Broadcast Areas, ab 1. Oktober United Kingdom und jetzt aktuell USA, Australien, die ich da halt vorgelesen habe. Da ist halt eigentlich ein Witz. Ja, ist ein Witz, aber wenn ich die Card sehe, ist es auch wirklich so scheiße. Vor allem, wenn du da regelmäßig Touren veranstaltet. Kann ich es gar nicht verstehen. Japan sind sie regelmäßig. In Deutschland, Italien sind sie regelmäßig. Ich denke mal, in Frankreich gibt es ja auch noch nicht. Das ist schon Kacke. Da kann ich nicht nachvollziehen. Da hat die UFC einen deutlich besseren Job. Und vor allen Dingen viel cleverer das ganze Ding vermarktet. Ich verstehe aber auch das Problem gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das was mit Rechten zu tun haben kann. Aber die UFC hat es halt so geil gemacht, indem sie am Anfang relativ tief gestapelt haben und gesagt haben, hier, ist für unsere Hardcore-Fans. Ist mir egal, ob ihr da Interesse habt. Ja. Hardcore-Fans werden uns das da anfressen. Das haben sie auch getan. Und mittlerweile sind die Fight Pass Cards besser geworden. Und der Content ist, das sickert so mehr durch und jetzt ist es wirklich ein guter Deal. Also vor allen Dingen hat die UFC ja mal gesagt, wir wollen Ende des Jahres 100.000 Abonnenten weltweit haben. Und die WWE hat gesagt, 1 Million nur in den USA. Ja, wie viel hat denn die UFC? Weiß man das? Circa? Auf jeden Fall mehr als 100. Sind schon weit über ihr Ziel hinaus. Weit über 100 kann natürlich auch 170 sein, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur weit über 100. Haben alles richtig gemacht. Die haben alles richtig gemacht. Tiefstapeln ist sowieso immer. Und die gucken sich das schön an, was da bei der WWE passiert. Absolut. Die gehen ja all in mit in der WWE. Ja, und die werden auch draus gelernt haben, okay, Pay-Per-Views, soweit sind wir noch nicht. Dass wir das nur, also irgendwie inkludieren können. Ja. In so einen Streaming-Dienst. Das wird aber irgendwann der Fall sein. Aber es ist jetzt noch nicht der Fall. Weil die verlieren ja wirklich Arsch, dass es knallt. Mit diesem wie heißt das? Network, WWE. Bleacher hat vor einigen Tagen oder Wochen geschrieben, dass die WWE 60 Millionen US-Dollar im nächsten Jahr einsparen will. Ja, kann gut sein. Also ich weiß, dass es irgendwie dieses Jahr das schlechteste Jahr so wird. Also die geben dieses Jahr mehr Geld aus, als zum Beispiel die WCW, als es bergab ging und so. Ach, echt mehr jetzt? Minus. Ja, machen mehr Minus, aber das macht natürlich denen nicht so viel aus. Sie haben ja auch mehr Kapital. Ja, trotzdem. Ja, aber die müssen sich jetzt keine Sorgen machen, dass der Laden zu gemacht wird oder so. Es ist halt einfach nur, es tut halt einfach nur weh. So meine ich es halt. Also, das ist ja schon geil, weißt du, dass du so ein Ding verkacken kannst auf so großer Bühne und trotzdem ja dir nicht dein Ding zerschießt, sage ich jetzt mal, deinen ganzen Laden damit. Mit dem Network. Ja, die haben halt da so viel Geld kaputt gemacht mit, dass wahrscheinlich andere Organisationen einen Laden dicht machen müssten. Also, oder einen Laden dicht gemacht haben, siehe WCW. Naja. Die war interessant, diese Entwicklung. Ja, bin gespannt, wo sich das dann einpendeln wird für die WWE, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da noch irgendeine Art Wrestling-Reform gibt und sich das Produkt wieder, sag ich mal, auf der Höhe wiederfinden wird wie 2000, 2002 oder so. Das, glaube ich, wird nie wieder so sein. Internet kills everything, sagen sie. Internet kills everything, vor allen Dingen Wrestling. Gibt keine. Ja, jetzt passiert's. Jetzt tippe ich hier noch und dann gehe ich ins Bett. Hm. Was ist denn jetzt los? Hm? Ich habe auf Einzahlen geklickt. Ah, jetzt geht's. Was zahlst du denn deine B-Win? Mhm. Dann mache ich immer 20 Euro und dann verteile ich das. Mhm. Oh. Aber es geht natürlich nicht sofort, weil man braucht nämlich einen fucking Flash-Player. Merke ich. Zum Einzahlen. Also muss ich es hier über, wie heißt der Laden? Dings machen. Gmail. Nee, Chrome. So. Und dann gucke ich immer, was macht für mich am meisten Sinn. Meistens gucke ich, dass ich viermal, manchmal mache ich auch so ein, aber es macht halt keinen Sinn, so eine Komplettwette, weißt du, also so mehrere Kämpfe. Mhm. Aber dafür ist die UFC halt zu schwierig zu tippen. Also, weißt du, wenn du halt einen Kampf mal falsch hast, ist deine komplette Wette im Und das kann immer im Prinzip jeder gegen jeden verlieren, weißt du? Deswegen gucke ich mir die Card an und mach so 5 Euro 4 Kämpfe. Oder wenn ich keine 4 Kämpfe finde. Welche Card tippst du denn? Na jetzt die, Achso, OSP, den ich nicht so nennen darf. So, genau. So, wie geht denn das? Was ist denn da los? Da haben wir mal Samstag, 17.08. So, also Bader gegen OSP. OSP. Erstmal. Tom Watson gegen Sam Alvey. Was hast du denn da jetzt getippt? Warte, tippe ich jetzt gerade noch nicht. Dieser Sam Alvey, der ist auf jeden Fall, da hat man schon häufig, aber der ist auch gar nicht so sehr Underdog. 1,95. Sam Alvey? Ja, der ist neu in der UFC jetzt, aber der hat dessen Name Ich hab so einen Hunger. Eilt seinem Ruf voraus, kann man so sagen. Und der kämpft gegen Tom Watson, der war zuletzt nicht so gut. Aber der ist eigentlich ist Tom Watson so ein klassischer Favorit bei so Wetten. Dann, also weil der halt bekannter ist und schöner Brecher. Manche Kämpfe gewonnen hat und so. Steroid pumped, guck. Ist jetzt hier bei den Wettquoten nicht so weit vorne. Auch mal lassen. Dann Sarah McMahon gegen Laureen Murphy. Ist eigentlich so, dass McMahon den Kampf auf jeden Fall gewinnen müsste. Die hat eine 1,30 Quote. Ist jetzt auch nicht so geil. Seth Brzezinski gegen Alain Chouban. Würde ich auch nicht tippen. Formiga gegen Makovsky ist interessant. Formiga ist klarer Underdog. Makovsky war auch stark zuletzt, aber Formiga ist kein schlechter. Das ist interessant für einen Fünfer. Wenn man einen Fünfer auf Formiga setzen, kann man mal machen. Genauso bei Tavares gegen Robbie Peralta. Kannst du auch einen Fünfer auf Peralta setzen. Also, wenn den du übrig hast, sage ich jetzt mal, weißt du? Überhaupt, die Karte ist relativ eng. Auch von den Kämpfen her finde ich das interessant. John Jordan gegen Jack May. Die Leute, die Thiago heißen, ne? Ist auch krass. Tim Boach gegen Brett Tavares. Tim Boach 3.0 Underdog. Ja, aber hat nicht Tim Boach die letzten zwei Sachen verloren? Keine Ahnung. Aber also finde ich jetzt schon, ist ein großer Underdog, aber würde jetzt auch nicht tippen auf den in dem Kampf. Ich gehe auch davon aus, dass Brett Tavares den Kampf gewinnt. Muss ja schon auch noch irgendwie, also nur weil er eine gute Quote hätte, bringt ja nichts, wenn Sinn machen. Ja. Ja, Gray Maynard gegen Russ Pearson. Würde ich jetzt auch auf Pearson tippen. Aber auch da ist die Quote nicht gut genug. Und Bader gegen OSP ist halt klar, würde ich auf jeden Fall auf Ryan Bader tippen. Ach, echt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Oh, hätte ich also nicht gedacht. Also wenn Ryan Bader auch Vincent Prue nicht besiegt. Dann gar keinen mehr, meinst du? Dann keinen mehr, der auf einem gewissen Level ist, um mal um einen Titel anzutreten. Und Bader hat schon die Qualität, um mal einen Titelkampf zu bekommen. Muss halt seinen Shit zusammenbekommen. Also was ich interessant finde, ist dieser Sam Alby. Ich glaube, auf den tippe ich mal hier einen Fünfer. Gegen Tom Watson. Mhm. Würde ich einen Zehner rauskriegen. Das kann ich mitnehmen. Das habe ich mal platziert. Wette abschließen. Ich würde auf jeden Fall auch auf Pearson tippen, oder? Warte mal, was wollen wir mal gucken? Ja, ja, ist mir schon klar, dass ich das bereits getippt habe, du schwule Schwein. So. Sarah McMahon gegen Laureen Murphy macht keinen Sinn. Seth Brzezinski gegen Alain Choubon. Mich reizt noch der Formiga gegen Mikowski. Formiga ist zwar klar. Na, lass mal noch. Peralta, da setze ich auf Peralta, setze ich auch einen Fünfer. Mhm. Würde ich nicht ausschließen, dass der den Kampf gewinnt. Aber Tavares ist für mich so leichter, also Thiago Tavares ist für mich so leichter Favorit. Aha. Aber ich schließe es nicht aus, dass Peralta da gewinnen kann. Dem traue ich das zu. Mhm. Ja, und Co-Main Event und Main Event. Ja, mach doch Pearson. Ja, ist mir halt zu riskant. Der Kampf ist zu eng. Es ist zu eng. Maynard ist, wenn der sein Wrestling zusammenbekommt, ist er besser wahrscheinlich als Pearson. Und auf Pearson zu tippen mit einer 1,75 ist mir zu wenig. Weißt du, gegen wen Maynard als letztes gekämpft hat aus dem Kopf? Ja, gegen Nate Diaz. Und da hat er innerhalb von 2 Minuten 34 oder so verloren. Nicht schlecht. Wie viel war's? Das weiß ich nicht. Wie müsste ich da diesen Kampf jetzt nochmal... Davor hat er gegen TJ Grant verloren, auch durch First-Round-Knockout. Und beides Male ist er sein Wrestling vernachlässigt. Na gut, man muss auch noch dazu sagen, davor hat er gegen Clay Guida gewonnen. Wer nicht, ne? Ja, aber der hatte diese großartigen Kämpfe ja gegen diese Trilogie gegen Frankie Edgar. Mhm. Das war ja Wahnsinn. Und eigentlich war er kurz davor, ein neuer Lightweight-Champion damals zu werden. Das ist schon ein guter, aber irgendwie, weißt du, es gibt halt so manchmal so diesen Moment, wo du einfach einen zu viel auf die Fresse bekommen hast. Und ich glaube, das könnte sein, dass wir das gesehen haben bei Gray Maynard. Ja, man könnte jetzt noch einen Fünfer auf Bader tippen. Ist so ein sicherer Hafen, den man ansteuern könnte. Dass du auch den Pearson nicht tippst, dann bin ich überrascht. Ja, das ist mir zu eng. Maynard gegen Pearson, da würde ich auf keinen tippen. Also aber Pearson war doch der Kampf aus dem Kopf jetzt gegen Sanchez, wo er eigentlich nicht verloren hat, oder? Nee. Ja, doch, mal an. Stimmt. Das aber, wie gesagt, Gray Maynard ist für mich die große Unbekannte hier und Pearson irgendwo auch. Er hat ja auch den Druck, gewinnen zu müssen. Nee, das da an diesem okay, Kampf ja, würde ja. Ich mich nicht wagen. Ja, möchte ich dich nicht verleiten, ja. Nee, kannst du auch nicht. Habe ich den Formiga-Kampf jetzt eigentlich getippt? Ja, nein. Ich glaube schon. Wolltest. Warte mal. Mal gucken. Was ich jetzt getippt habe, ja. Warum ist denn mein Internet gerade so langsam? Da bist du auch mit dem A-Junkie wieder. Ich habe Tom Watson und Peralta. Nee, ich habe Alvi und Peralta getippt, ja. Also dann mache ich jetzt hier einen Fünfer auf Ryan Bader. Auf Formiga. und ein Fünfer auf Bader. Platzierte Tipps, Wettschein entfernen. Bisschen umständlich, wie ich das mache. Man könnte, glaube ich, auch einfach, nee, dann macht er wieder diese Kombi-Wette. Mhm. Muss, glaube ich, alles einzeln antippen. So. Bisping, klarer Favorit gegen Kong Lee nächste Woche. Auch interessant. Was? Michael Bisping ist nächste Woche klarer Favorit gegen Kong Lee. Da könnte man auch einen Fünfer auf Kong Lee platzieren. Der Bisping, glaube ich, mit seiner Augenverletzung noch ein bisschen zu tun hat. Oder, ja, möglicherweise. Also wenn, im Idealfall gewinne ich. Aber ich kann jetzt nicht ausrechnen, wie viel. Beim letzten Mal hatte ich Suida, also hätte ich Bermudes richtig, Johnson und Lawler und Cummins habe ich auch getippt. Hatte ich auch richtig. Beim letzten Mal habe ich 27,99 Euro gewonnen. Mhm. Also praktisch 47,99 Euro habe ich gewonnen und 27,99 Euro habe ich ja praktisch dann reellen Gewinn gehabt. Bei 20 Euro muss ich ja einbezahlen für. Ich mache immer 20 Euro. Ja. Und 47 hatte ich dann praktisch. 20 waren ja von mir. Also 27,99 habe ich beim letzten Mal gewonnen. Es geht schon, es ist eigentlich ganz okay, finde ich, dieses B-Win-Modell hier. Und da habe ich jetzt nicht auf große Upsets getippt. Diesmal schon eher. Diesmal habe ich 3 Upset. Oder 3 Underdogs habe ich jetzt diesmal ausgewählt. Alvi muss gewinnen. Alvi wird aber schon interessieren, wie viel du jetzt rauskriegst. Ja. Ja, werden wir dann einfach ausrechnen. Für Bader. Sind es 8 Euro, wenn ich gewinne. Für Formiga sind es 16. Sind wir bei 24. Peralta sind es 11,75. 30. 12, sind 36. Und Alvi sind es nochmal 10. Das sind 46 Euro. Wäre es wieder so, siehst du? Wenn du alles richtig hast. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt Bader müsste klappen. Und Alvi, das sind meine zwei, die wohl, da hoffe ich, dass es auf jeden Fall klappt. Und dann hast du ja deinen 20er schon wieder raus. Der Rest ist Zubrot. Schön, schön, schön. Kann natürlich auch sein, dass du gar nichts rausbekommst, ne? Aber dann hast du halt für 20 Euro Spaß gehabt. Letzte Way of Gambling. Ja. Es. Naja. Gut. Dann gehe ich jetzt mir noch einen runterholen. Ja, und Mensch. Scheißen. Mensch, das ist ein wirklich schöner To-Do-Plan for the last hour of this day. Mal gut, zwar. Also. Dann gucken wir mal, was wir mit dem MMA-Radio machen. Wa? Das kriegen wir ja. Wieso kriege ich denn eigentlich hier unterschiedliche E-Mail-Adressen? Ach so, okay, einmal ist es PayPal und einmal ist es Bwin. Ah, okay, alles klar. Dachte ganz, hä, warum kriege ich denn an unterschiedliche E-Mail-Adressen eine Bwin-Bestätigung geschickt? Aber hat sich erklärt. Gut. Dann gehen wir ins Bett. Martin, bis denn, ne, würde ich sagen. Wer? Was? Herr Vier. Was?